Diese Lisaveta, die Händlerin. Haben Sie gekannt? Ja. Sie auch? Fragte Sonja mit einigem Erstaunen. Katerina Iwanowna hat die Schwindsucht. Sie wird bald sterben, sagte Raskolnikow nach einigem Schweigen, ohne auf ihre Frage zu antworten. Aber nein, nein, nein! Und Sonja ergriff unbewusst in einer spontanen Bewegung seine beiden Hände, als ob es an ihm läge, dies zu verhindern, und als könne sie das von ihm erflehen. Es ist doch besser für sie, wenn sie stirbt. Nein, nicht besser, nicht besser, gar nicht besser, wiederholte sie erschrocken und ohne Überlegung. Und die Kinder? Wo wollen Sie die dann unterbringen? Bin ich hier bei sich? Ach, ich weiß es nicht, rief Sonja fast in Verzweiflung aus und fasste sich an den Kopf. Man sah, dass dieser Gedanke schon viele Male in ihr selbst aufgetaucht war und dass er ihn jetzt nur von Neuem aufgeschreckt hatte. Und wenn Sie sich noch zu Katerina Iwanownas Lebzeiten anstecken und krank werden und man Sie ins Krankenhaus schafft, was dann? Drang er erbarmungslos weiter in sie. Ach, was fällt Ihnen ein, was fällt Ihnen ein? Das ist doch gänzlich unmöglich. Und Sonjas Gesicht erstarrte in furchtbarem Schrecken. Wieso unmöglich? Fuhr Raskolnikow mit einem harten Lächeln fort. Sie sind doch dagegen nicht versichert. Was wird dann mit jenen geschehen? Sie werden doch alle zusammen auf die Straße gehen. Katerina Iwanowna wird husten und betteln und mit dem Kopf an die Wand stoßen, wie heute, und die Kinder werden weinen. Dann wird sie hinfallen, man wird sie auf die Wache bringen, dann ins Krankenhaus. Dann wird sie sterben. Und die Kinder? Ach nein, Gott wird das nicht zulassen, entrang es sich schließlich der beengten Brust Sonjas. Sie blickte ihn flehend an und faltete in stummer Bitte die Hände, als hinge alles von ihm ab. Raskolnikow erhob sich und begann im Zimmer auf und ab zu gehen. Es vergingen Minuten. Sonja stand mit gesenktem Kopf und herabhängenden Händen da, in unsäglichem Leid. »Und erspartes Zurücklegen ist nicht möglich? Ein Notgroschen?« fragte er, plötzlich vor ihr stehen bleibend. »Nein«, flüsterte Sonja. »Verstehe.« »Versteht sich.« »Nein.« »Haben Sie es auch schon versucht?« fragte er beinahe spöttisch. »Ich habe es versucht. Und?« »Es hat nicht geklappt.« »Nun, das ist selbstverständlich. Keine Frage.« Und er wanderte wieder im Zimmer auf und ab. Es verstrich wieder eine Weile.